Naja, politische Statements oder wirklich mal emotionale oder Dinge, wo man so ein bisschen über den Tellerrand herausgeschaut hat, weil das üblich ist, ich komme auf die Bühne, ich bedanke mich bei Mama, Papa, Kind, Lebenspartner, wem auch immer und rassel dann nochmal kurz den ganzen Stab runter, was natürlich für Zuschauer nur bedingt spannend ist, vor allem diese technischen Sachen. Und hier war es jetzt so, dass eigentlich nur Jared Leto, der gleich den allerersten Oscar des Abends bekam, nämlich für die beste Nebenrolle in Dallas Buyers Club, er war eigentlich der Einzige, der ein bisschen mehr gesagt hat. Er spielt ja in diesem Film eine Figur, die AIDS hat, eine Figur, die lieber eine Frau sein möchte als ein Mann, also eine Art Transvestit. Und er ist wirklich sehr überzeugend in dieser Rolle. Ich muss zugeben, ich habe bisher von dem nicht allzu viel gehalten, aber da hat er mich wirklich überzeugt. Und er hat dann mal ein bisschen über den Tellerrand geschaut. Er hat die Ukraine erwähnt, er hat Venezuela erwähnt, er hat auch all die Millionen AIDS-Toten erwähnt, die eben auch an dieser Krankheit zugrunde gegangen sind. Insofern war er der Einzige, der da auch ein bisschen Emotionen mit hineinbrachte, die ein bisschen über das hinausblickten, was nun diese große Show letztendlich ist. Der Gewinnerfilm in der Hauptkategorie, den kann man nur viel unterstellen, aber dass er unpolitisch ist nicht. 12 Years a Slave hat den Oscar für den besten Film bekommen. Der war ja auch durchaus bei denen, die gewettet haben, ganz weit oben. Insofern eine Überraschung war es nicht. Ne? Ja, da hat aber auch der Underdog gewonnen, das muss man mal einfach sagen. Also das ist ja größtenteils eine britische Produktion, Hollywood ist nur ganz gering mit drin, was einfach heißt, dass kein großes Hollywood-Studio Geld in die Werbekampagne gegeben hat. Und das ist ja ganz interessant, man muss ja vorher schön die Klinken putzen, ne? Und dafür braucht man eben viel Geld. Da investiert man teilweise noch bis zu 15 Millionen zu. Und das hat in diesem Jahr natürlich auf alle Fälle Gravity gemacht. Das Weltraumdrama, da wurde am meisten Geld investiert, weil da ein Hollywood-Studio dahinter stand. Und deshalb finde ich es eigentlich umso schöner, dass sich dieser Film 12 Years a Slave durchgesetzt hat mit einem doch immerhin relativ neuen Thema, weil er einfach die Sklaverei, eben die physische Gewalt zeigt. Und nicht nur das, er schreibt ja eigentlich auch ein Geschichtsbild um, weil wenn wir an die Südstaaten damals denken, haben wir immer diese schönen weißen Villen, ne, wo man sich so gemütlich auf die Veranda setzen kann. Aber was dieser Film einfach zeigt, ist, dass eine Gesellschaft, die Menschen versklavt, auch eine dekadente, fertige Gesellschaft ist. Und wir sehen einfach die weiße Gesellschaft von damals anders. Und das finde ich eigentlich die große Leistung dieses Films. Wobei ich sagen muss, eigentlich hatte da Quentin Tarantino schon ein bisschen Vorarbeit geleistet, aber natürlich, Tarantino macht eher comichafte Filme, also die nimmt man da nicht so ernst. Insofern war 12 Years a Slave sozusagen die ernstere Variante. Und Underdog hin und her, trotzdem ist Brad Pitt einer der wichtigsten Produzenten dieses Films. Er kam dann auch als Erster auf die Bühne und es wird auch immer wieder behaupten, das muss man dann auch dazu sagen, wahrscheinlich ohne die Unterstützung dieses Hollywood-Stars, der im Film selber ja nur eine Art 6-Minuten-Rolle spielt, hätte es diesen Film wahrscheinlich nicht gegeben. Aber es war für mich eine Art Happy End dieses Abends, weil Anke hat es schon erwähnt, Gravity war ja eigentlich sonst der große Sieger mit 7 Oscars, unter anderem auch beste Regie. Und da hatte ich dann wirklich befürchtet, dass der so eine Art Durchmarsch macht und das wäre sehr unverdient gewesen. Insofern war das auch der Film der Herzen. Und es war aber ganz interessant, dass ausgerechnet Will Smith, der ja nun wirklich eher für das absolute Entertainment steht, aber eben einer der berühmtesten afroamerikanischen Stars ist, dass der den letzten Oscar vergab. Das war natürlich eine interessante Dramaturgie. Das ließ schon so ein bisschen darauf schließen, dass es vielleicht doch noch ein Happy End gibt. Ja, man hat es ja auch schon mit Sidney Poitier probiert, ne, der mit Angelina Jolie auf die Bühne kam und der den Preis für die beste Regie verliehen hat. Und das fand ich dann doch einen der wenigen bewegenden Momente. Da gab es direkt Standing Ovations und Sidney Poitier ist es ja auch gewesen, der 1964 als erster afroamerikanischer Schauspieler für Lilien auf dem Felde eben den Oscar bekommen hat. Gravity, 7 Oscars. Verdient? Nein, also für die technischen Preise sicher als, ich verstehe nicht, warum das eine beste Regieleistung ist. Das habe ich letztes Jahr noch verstanden. Ang Lee, interessanterweise auch ein 3D-Film. Schiffbruch mit Tiger war der Titel. Jetzt wieder 3D und ich kann sagen, gut, die erste halbe Stunde war ich schwerelos im All. Ich wusste nicht mehr, wo unten oder oben war. Aber dann finde ich eigentlich den Film sehr, sehr dünn. Also gerade auch die Handlung Sandra Bullock, dass dann gleichzeitig noch so ein Trauma reingesteckt werden muss, dass sie eben, ihr Kind ist gestorben. Das muss sie dann oben im Weltall im Angesicht des Todes verarbeiten. Also wenn schon Kammerspiel, wenn schon ein Personenstück, dann richtig konzentriert, dann richtigen Überlebenskampf, aber nicht noch so ein Hollywood-Schlenker, wo wir so auf so einer ganz anderen Ebene mitfühlen müssen. Also ich sehe da keine, also nicht die Regieleistung gut. Ich meine, ich erwarte auch vom Regisseur, dass er 3D eigentlich heute bedienen kann. Also ich würde mich Anke da total anschließen. Also der Oscar für die beste Regie war sehr unverdient. Ich habe mich aber auch über den Oscar beispielsweise für die beste Kamera letztendlich geärgert, weil eine richtige Kameraleistung in so einer Special Effects Orgie ist da eigentlich nicht vorhanden. Da gab es ganz andere Filme. Nebraska beispielsweise war nominiert, wo eine wirklich schöne Kamera ist. Oder eben auch Grandmaster von Wong Kar-wai, der also vom Optischen her einfach eine Wucht ist. Wir reden hier im Deutschlandradio Kultur heute mit unseren Filmkritikern Anke Lewicke und Jörg Taschmann über die Oscar-Verleihung. Und müssen natürlich auch über mindestens einen Film reden, der einfach gar keinen Oscar bekommen hat, obwohl er in 10 Kategorien nominiert war, American Hustle. Ich sag mal nichts, ob ich es verstehe oder nicht. Ich habe es heimlich schon verraten. Herr Taschmann, verstehen Sie es, warum der leer ausgegangen ist? Ich kann es nur insofern nachvollziehen, weil nun im vorigen Jahr mit Silver Linings der gleiche Regisseur David O. Russell ja zum Beispiel für seine Hauptdarstellerin Jennifer Lawrence schon einen Oscar bekommen hatte. Dann gibt es ja immer auch diese Tendenz, Dramen, sogenannten Komödien vorzuziehen. Und American Hustle gilt offiziell eher als eine Komödie. Und das letztendlich, glaube ich, hat eine Rolle gespielt, warum der Film dann komplett leer ausgegangen ist. Wobei ich zumindest gedacht hätte, bestes Kostüm, bestes Make-up oder so hätte man machen können. Wobei ich sagen muss, ich bin kein uneingeschränkter Fan. Und Anke Lewicke, das haben wir ein bisschen gemeinsam, oder? Ja, es ist so gewesen, dass ich mich während des Films ein bisschen gelangweilt habe, aber dann festgestellt habe nach ein paar Tagen, dass mir dieses Gangsterpärchen doch sehr ans Herz gewachsen ist, vor allen Dingen die von Amy Adams gespielte Frau. Und das hängt einfach damit zusammen, dass sie so einfach so eine Existenzangst hat, dass sie ja eigentlich nur Gangsterin ist, um Geld zu bekommen und einfach so an den amerikanischen Traum in den 70er Jahren noch hängt. Und das hat so was Berührendes. Gleichzeitig ist der Film aber auch ein Loblied auf den amerikanischen Traum, weil als Gangster müssen sie sich ja auch immer wieder neu erfinden und sich in der Not neu erfinden, das ist ja auch wieder so eine amerikanische Tugend. Also da fand ich den Film so ein bisschen zwiespältig und ich musste es einfach am Ende noch sagen, für mich ist der große Verlierer eigentlich Martin Scorsese, The Wolf of Wall Street, weil für mich ist das der extremste, der wuchtigste, der orgiastischste Film dieser Saison gewesen, wie er einfach diese Börsenwelt darstellt, was einfach schade ist, weil das Interessante ist ja, dass er eigentlich gar kein Sympathieträger ist, sondern er muss uns ja seine Biografie verkaufen und das ist die eines Börsenmaklers, der arme Leute ausgenommen hat. Und wie er sich dann da vor uns hinstellt und auch den Zuschauer immer direkt mit anspricht, also da muss man sich einen ganz anderen Zugang erarbeiten als Zuschauer, als bei so einem klassischen Identifikationshelden.